Schöne Gegend. Ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen. Schon als Studentin hat Ella es gehasst, frühmorgens den Wohnungsmarkt in Zeitungen zu durchstöbern, um sich später mit zig Mitbewerbern in einer Liste des Vermieters wiederzufinden. Sie war lieber in die Gegend gegangen, in der sie wohnen wollte, hatte dort Leute angesprochen oder sich nach leerstehenden Wohnungen umgesehen. Wenn ihr eine Wohnung von außen gefiel, hatte sie sich vom Hausmeister die Telefonnummer des Besitzers geben lassen. Oft hat das funktioniert. Doch mit ihrem neuen Handy kann sie sich jetzt das bisweilen lästige Fragen sparen. Ich schau mal sehen, ob es hier etwas Schönes für mich gibt. Entschuldigung, können Sie bei dem Haus mit dem schönen Portal bitte mal anhalten? Sie holt ihr Handy aus der Handtasche, tippt auf meinen Standort ermitteln und los geht's. Das Kameradisplay funktioniert wie ein Sucher, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Augmented Reality. Erweiterte Realität fürs Handy. Ein Feature von Gisela Krone. Sie richtet es auf ein Haus mit Jugendstilfenstern und einem hochrankenden Rosenstock. Ja, genau. Auf dem Display erscheint das Bild einer Wohnungseingangstür. Sie tippt mit dem Finger drauf und findet alles, was sie wissen will. Tippt sie mit dem Finger auf einen Raum im Grundriss, poppen Fotos auf. Zwei große Zimmer. Schön. Stuck an der Decke. Und Parkettboden. Ein offenbar authentisch schwarz-weiß gefliestes Bad und eine modern eingerichtete Küche. Und auch noch Jugendstil. 60 Quadratmeter. Leider ist der Traum von dieser Wohnung nicht billig. 650 Euro kalt. Mein absolutes Limit. Zuzüglich Makler natürlich. Aber sei's drum. Ich ruf trotzdem an. Guten Tag, hier ist Ella Fink. Die Wohnung in der Rubensstraße 12, die interessiert mich. Könnten wir einen Besichtigungstermin vereinbaren? Mein Name ist Thorsten Quandt. Ich habe eine Professur für Kommunikationswissenschaft, insbesondere interaktive Medien und Online-Kommunikation. Die frühesten Entwicklungen waren sicherlich so im Bereich der Militärtechnologie. Also es gab zum Beispiel Ende der 50er, Anfang der 60er die ersten sogenannten Head-Up-Displays in Flugzeugen. Das heißt, es wurden quasi auf die Sichtfenster der Piloten Informationen eingeblendet. Head-Up-Display heißen die Dinger, weil man den Kopf quasi oben halten kann und nicht mehr auf das Armaturenbrett schauen muss, um diese Informationen eben zum Beispiel über gegnerische Flugzeuge zu bekommen. Die Rede ist von Augmented Reality. Mit diesem Begriff bezeichnen Computerspezialisten die Erweiterung der Realität um virtuelle Komponenten. Das aktuelle Mittagsmenü eines Restaurants zum Beispiel. Das Angebotsschild steht nicht vor der Eingangstür. Es wird ersetzt durch einen virtuellen Text, der auf dem Kameradisplay eines Mobiltelefons eingeblendet wird und damit natürlich auch schon von Ferne gelesen werden kann. Die reale Welt in der Kamera wird überlagert von einer zusätzlichen Information. Ja, also mein Name ist Lisa Blum und ich arbeite seit 1,5 Jahren am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik. Und zwar arbeite ich dort in der Gruppe Kollaborative virtuelle und augmentierte Umgebung. Ich würde den ersten Meilenstein eigentlich in den 60er Jahren sehen. Und zwar wurde da das erste Display entwickelt, was es eben möglich gemacht hat, virtuelle und reale Welt zu kombinieren. Mein Name ist Gudrun Klinker. Ich bin Professorin für Informatik und insbesondere für Augmented Reality an der Technischen Universität München. Ivan Sutherland, einer der ganz großen Pioniere in diesem Gebiet, er hat schon damals, also 1965 muss man sich vorstellen, wie da die Computer ausgesehen haben, und hat schon damals ein sogenanntes Head-Mounted Display, also ein Display, das auf dem Kopf getragen wird, eine Datenbrille präsentiert. Das war damals noch ein relativ klobiges Gerät und man kann sich das so vorstellen, dass es einfach eine Brille war, die aber aufgrund ihres Gewichts eben noch über einen Gelenkarm einer Decke fest montiert war. Also man hatte zwar die Möglichkeit, Virtuelles mit Realem zu kombinieren, aber das Ganze war alles andere als mobil. Und wenn man die Bilder dazu sieht, ist schon eine relativ skurrile Entwicklung. Das, meine ich, ist wohl die Geburtsstunde für das, was man heute Augmented Reality nennt. Damals hat er das natürlich noch nicht so genannt. Der Begriff ist auch so Anfang der 90er Jahre, also Augmented Reality, geprägt worden von Tom Cordell, der hat für Boeing gearbeitet. Rein historisch muss man sagen, das Wort Augmented Reality ist eine Ableitung offensichtlich von der virtuellen Realität und kam ursprünglich Anfang der 90er Jahre von Dave Mizell bei Boeing. Ob David Mizell oder Thomas Cordell der Vater des Begriffs Augmented Reality ist, lässt sich heute nicht mehr sagen. Sie beide haben gemeinsam ein Papier verfasst und ihre Idee war folgende. Ich brauche eigentlich nicht die gesamte Realität erstmal in ein virtuelles Modell umzuformen, wenn ich doch die Realität vor mir habe. Dann nehme ich mir doch lieber eine durchsichtige Datenbrille und blende in diese Datenbrille nur ganz wenige Informationen ein und ich kann gleichzeitig wie durch eine Sonnenbrille immer noch die reale Welt um mich herum sehen. Dafür muss man dann allerdings natürlich genau wissen, wo sich der Mensch gerade befindet. Man muss ihn sogenannt tracken, verfolgen. Und wenn ich meinen Kopf drehe, dann müssen also auf der Datenbrille die entsprechenden Grafiken sich so verändern, als wenn ich um dieses virtuelle Objekt herumgegangen wäre. Da kommt also ursprünglich der Begriff Augmented Reality her. Mit Tracken ist das Verfolgen und Protokollieren von Bewegungen im Raum gemeint. Eine Navigationstechnologie, die mittlerweile so klein geworden ist, dass sie in den neuen Handys, den sogenannten Smartphones, Platz findet. Aber nicht nur die Koordinaten einer Person werden erfasst, beziehungsweise die des Smartphones. Auch Neigung und Richtung können berechnet werden. Zusätzlich nämlich sorgt ein Kompass dafür, dass das Gerät weiß, wo Norden ist. Bewegungsmesser erkennen, in welchem Neigungswinkel das Telefon gehalten wird. Diese Technologie nun ist die Grundlage für Anwendungen, mit denen die Wirklichkeit erweitert werden kann. Die Voraussetzung für den Einzug von Augmented Reality in den Alltag. Die Werkzeuge, die dafür nötig sind, sind mittlerweile auf modernen Handys vereint. Anfang der 90er Jahre war da eben dieser kritische Punkt, wo dieses Wort erfunden wurde. Und da war zum Beispiel damals Mark Weiser, der das Wort Ubiquitous oder ubiquitäres Computing erfunden hat, was bedeuten soll, dass überall in der Welt... Die Vorstellung davon, überall die Möglichkeit zu haben, sich an das Internet anschließen zu können, ist keineswegs mehr Zukunftsmusik. Sie ist durchaus real. Und genau das ist neben der Verortung die zweite Voraussetzung für Augmented Reality im Handy. Mit Smartphones können wir an jedem Ort der Welt auf Daten aus dem Internet zugreifen. Denn Mobiltelefone sind zum geringsten Teil zum Telefonieren da. Es sind kleine, sehr leistungsstarke Computer geworden. Und deshalb der ideale Träger für Programme, die die Realität um virtuelle Aspekte erweitern. Zwar sind sie keine Datenbrille, wie sie sich der Pionier Sutherland vorgestellt hat, aber das Smartphone kommt dieser Version schon sehr nahe. Also wir haben hier ja Geräte, die haben eine Kamera oder Bildanzeige, haben dann einen GPS-Empfänger oder Lagesensoren, einen Kompass, sodass das Gerät also einerseits sehen kann, andererseits eben auch weiß, wo es sich befindet und in welche Richtung es letztlich gerade gezeigt wird. Und es braucht noch eine Internetverbindung, um quasi auf Basis dieser Informationen Zusatzinformationen herunterzuladen aus Datenbanken. Auch diese Voraussetzung ist also im Smartphone zu finden. Das Handy bietet mit seiner Kamera ein Fenster zur Welt. Auf seinem Display lassen sich Daten in Form von Texten und Grafiken abbilden, die durchaus als Erweiterung der Welt bezeichnet werden können. Ich stehe hier vor dem Dom in Mainz und halte meine Handykamera so, dass ich den Dom im Display sehe. Ich könnte jetzt so ein Foto machen, aber deshalb bin ich ja nicht hier. Zu Hause habe ich mir ein Programm auf mein Smartphone heruntergeladen, eine kostenlose App, die Wikitude heißt und von der österreichischen Firma Mobility betrieben wird. Mit dieser App ist mein Telefon in der Lage, Erläuterungen zu sogenannten Points of Interest auf meinen Kameradisplay einzublenden. Wenn ich jetzt also meine Kamera in Richtung auf den Dom halte, wird über dem Dom eine Sprechblase eingeblendet. Ich tippe mit dem Finger drauf, auf geht ein Text und ich bekomme diese Information. Der Hohe Dom zu Mainz ist die Bischofskirche der römisch-katholischen Diözese Mainz und steht unter dem Patrozinium des heiligen Martin von Tours. Der Ostchor ist dem heiligen Stephan geweiht. Der zu den Kaiserdomen zählende Bau ist in seiner heutigen Form eine dreischiffige romanische Säulenbasilika, die in ihren Anbauten sowohl gotische als auch barocke Elemente aufweist. Wenn ich mich noch weiter für den Dom interessiere, kann ich von hier aus direkt zu Wikipedia ins Internet, mir Bilder über Flickr.com oder Panoramino.com ansehen und noch eine ganze Menge mehr. Ich schwenke jetzt das Handy nochmal rum. Jetzt werden wieder viele weitere Points of Interest eingeblendet. Auch da kann ich einfach auf die Sprechblase tippen, um weitere Informationen zu Gebäuden, Geschäften, Veranstaltungen und Institutionen angezeigt zu bekommen. Professor Hören, Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster. Das Grundprinzip ist kein Problem. Das ist eine wunderbare Funktionalität. Gerade Wikitude, eine witzige Anwendung, wird sicherlich auch eine gewisse Massenverbreitung haben. Aber da kommen die Risiken rein. Erstmal ein allgemeines Risiko. Qualität von Informationen. Was passiert, wenn sich jemand auf so eine Information verlässt und die stimmt nicht? Also man könnte sich jetzt fantasievoll Folgendes vorstellen. Jemand sucht verzweifelt ein Hospital in der Nähe, kriegt durch Wikitude eine Information, da vorne ist eins, er läuft drauf hinzu und da ist gar keins. Und jetzt kommt es natürlich zu größten Gesundheitsgefährdungen. Das wäre ein Fall, wo wir Juristen knallhart sagen würden, es gibt eine Haftung für medizinische Informationen und zwar gegenüber jedermann. Das heißt, der die Informationen falsch eingestellt hat, ist dran. Also da sollte man aufpassen. Noch gefährlicher finde ich aber, und dazu gibt es Prozesse, dass man das natürlich auch missbrauchen kann, Wikitude. Man braucht nicht nur Positives da reinzustellen, sondern man kann es ja für Bewertungsmöglichkeiten auch nutzen. Man kann es auch benutzen, um Dinge zu outen über seinen Nachbarn. Und man hat eben schon Prozesse gehabt im Zusammenhang mit Rotten Neighbor. Und da kam das Problem schon hoch. Rotten Neighbor setzt wie der Wikitude auf den Google-Informationen auf, hat eine zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeit und durch die Verknüpfung von Google und Zusatzinformationen entsteht auf einmal eine gigantische Verleumdungsmöglichkeit, die wir Juristen nicht mehr hinnehmen. The Astonishing Tribe, kurz TAT, eine schwedische Firma, die bereits einige Apps für das iPhone programmiert hat, stellt ein Handyprogramm vor, mit dem man Personen erkennen kann. Um 8.15 Uhr stellt Dan Grimforce seine Identität in der Augmented Reality vom Partyprofil der vergangenen Nacht auf Arbeitsprofil um. In dem Video, das auf YouTube gelistet ist, ist zu sehen, wie er sich die zerzausten Haare kämmt. Auf dem Handy stellt er die Informationen zusammen, von denen er möchte, dass sie jetzt für andere sichtbar sind. Zum Schluss macht er ein aktuelles Foto von sich und stellt es dazu. 9.30 Uhr, Dan hält einen Vortrag. Eine Frau aus den Zuschauerreihen richtet ihre Handykamera auf ihn. Das Handy erkennt, dass es sich um Dan handelt. Sie kann die von ihm eingestellten Informationen sehen. Mit einem Tipp auf den Bildschirm erhält sie seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und die Möglichkeit, den Vortrag, den er gerade hält, zu bewerten. Zum Glück bewertet sie ihn mit 4 von 5 Sternen. Abschließend schwenkt sie ihr Handy über die anderen Anwesenden. Einer hat 3 neue Songs geschrieben, ein weiterer hat sich um 12 über Twitter zum Mittagessen verabredet. Ob er auch wollte, dass seine Verabredung für jeden sichtbar ist? Natürlich ist das sehr schön, eine Funktionalität zu haben, wo ich mich bei einer Tagung vor jemanden hinstellen kann und kriege auf einmal Zusatzinformationen über ihn. Aber wieder die Frage, wo kommen die Informationen her? Kann man sagen, nur weil jemand partiell mal irgendwo in einer Tageszeitung erschienen ist, und zwar mit einem Bericht über ihn, gibt er seine konkludente Einwilligung, dass er jetzt in einem solchen System dann auch zu sehen ist? Das geht zu weit, so das Landgericht Köln, das auch andere Gerichte im Ausland haben das bei Personensuchmaschinen so gesehen, und das geht auch hier zu weit. Das heißt, wir haben wieder die Gefahr einer neuen Dimension der Verknüpfungen, die wir als Juristen dann nicht tolerieren. Twitteround ist eine App, mit der man sich nicht nur die kurzen Twitter-Texte zusenden lassen kann, die man auch aufs normale Handy kriegt. Sowas wie bin gerade in London, super Wetter, tolle Leute oder fantastisch, habe gerade die Beatles auf der Straße gesehen, es lebe die Augmented Reality. Und dann gibt es da noch einen Link auf die entsprechende Seite bei der Firma Layer, dank deren App-Software die Beatles in der Augmented Reality wieder auferstanden sind. Mit einer App wie Twitteround kann ich mir auch die Positionen und Profile der Twitterer ansehen. Ich kann zum Beispiel feststellen, welche Twitter-Nutzer in meiner unmittelbaren Umgebung sind. Also erstmal ist es vom Grundanliegen her überhaupt nicht bedenklich, weil das ist ein netter Austauschdienst. Die Twitter-Informationen sind im Netz. Die werden hier nur gekoppelt mit Mobiltelefonen. Das Bedenkliche fängt da an, dass die Twitterer oft gar nicht wissen, dass solche Verknüpfungsmöglichkeiten bestehen und sie auf einmal transparent gemacht werden mit ihrem Twitter-Verhalten in einer Weise, die für sie erschreckend ist. Das Grundproblem ist, dass man einzelne Dienste hat, die digital, manchmal analog sind, die für sich genommen alle unproblematisch sind. Aber durch die neuen Verknüpfungsmöglichkeiten kriegt das jetzt eine Dimension, dass jemand transparent gemacht wird, als in der Nähe seiend geoutet wird. Und er will das unter Umständen gar nicht, hat aber keine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, weil da kommt so eine Argumentation in der früheren Rechtsprechung zum Internetrecht immer hoch, so nach dem Motto, konkludente Einwilligung. Sie haben sich doch darauf eingelassen, dann werden Sie jetzt auch die Konsequenzen dessen tragen müssen. Das ist eben konkludente Einwilligung. Gerade die Datenschützer, die sagen, so weit kann eine konkludente Einwilligung im Internet nicht gehen, dass jede Verknüpfungsmöglichkeit automatisch davon abgedeckt ist. Wie im richtigen Leben kann ich auch in der Augmented Reality mit meinem Handy Graffitis hinterlassen. Ich nehme die App AR Graffiti, spraye einen Schriftzug, Das habe ich zu Hause schon vorbereitet und platziere bzw. tagge ihn an einer Stelle, sagen wir mal hier am Turm des Doms. Kommt jetzt jemand vorbei, der mit der gleichen App durch seine Handykamera schaut, kann er mein Augmented Reality Graffiti sehen. Immerhin nur die, die es sehen wollen, können es auch sehen. Aber was, wenn jemand etwas an meine eigene Hauswand sprayt, was ich eben nicht mag? Ich nehme jetzt Graffiti als Graffiti. Jemand macht da seinen Tag und da steht dann Joe oder sowas drauf. Da wird man nichts gegen sagen können. Nicht? Also es gibt keinen Tatbestand der virtuellen Sachbeschädigung oder sowas. Wenn da natürlich verleumderische Sachen stehen, das muss ich nicht hinnehmen. Und da gibt es juristische Möglichkeiten in Grenzen, um sich dann zur Wehr zu setzen. Das klingt nach Lücken im Gesetz. Aber als einen rechtsfreien Raum möchte Professor Hören die Augmented Reality auf keinen Fall verstanden wissen. Das ist sowieso immer die Grundbotschaft, die man im Blick haben muss. Es wird zwar immer noch manchmal von der Netzgemeinde behauptet, das sei ein rechtsfreier Raum, manchmal heißt es auch nur, es sollte ein rechtsfreier Raum bleiben. Es ist nie einer gewesen und sollte auch nicht. Es gelten im Kern die gleichen Regeln, zum Beispiel über Bewertungen, Beurteilungen, Verleumdungen und Ähnliches wie in der analogen Welt. Und das muss der Szene dann auch klar gemacht werden. Die größte Schwierigkeit, die die Juristen mit der Augmented Reality haben, ist aber nicht, dass es keine rechtlichen Handhabungen gibt, sondern dass es oft schwer ist, die Verantwortlichen zu finden. Der Täter ist virtualisiert, er kann sich verstecken hinter diesen ganzen virtuellen Welten. Und die Frage ist deshalb, müssen wir unseren Täterbegriff ausdehnen? Das ist eine Diskussion, die geht jetzt schon seit einem Jahr und wird immer stärker zu sagen, die Intermediäre wie die Access Provider, wie die Deutsche Telekom müssen auch irgendetwas tun. Was weiß noch keiner, aber irgendetwas haben sie auch als sozial- und rechtliche Verantwortung, was sie umsetzen müssen. Diejenigen in der Kommunikationskette, die zwischen Sender und Empfänger stehen, sollen in die Pflicht genommen werden. Die Serverparkbetreiber, die bisher mit Inhalten nichts zu tun hatten und nur für das Funktionieren der Technik Sorge zu tragen hatten. Es herrscht also eine gute Portion Ratlosigkeit in der Frage, wie zukünftig Personen in virtuellen und augmentierten Realitäten dingfest und haftbar gemacht werden können. Was zum Beispiel geschieht, wenn jemand die virtuelle Verkörperung eines Kindes zu pornografischen Zwecken anbietet? Ist das Kindesmissbrauch? Solche Fragen bleiben derzeit juristisch offen. Und zwar deshalb, weil der Programmierer des virtuellen Körpers nicht gefasst werden kann. Es gibt erstmal ganze Bereiche, die wir neu strukturieren müssen. Das ist sicherlich Persönlichkeitsschutz und Datenschutz. Das ist fossil. Da sind wir im 70er Jahren und diese Welt passt nicht mehr auf die heutige Welt. Was diese Problematik der Haftung angeht, da werden wir uns als Juristen mehr mit Technikern zusammensetzen müssen und so Fragen klären, was bedeutet Geolocation, also die Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Ländern. Können wir das Internet reterritorialisieren, sodass wir eine Möglichkeit haben, gegen Südkoreaner, San Marino-Freaks vorzugehen, die uns im Netz nerven. Das sind aber technische Diskussionen, die noch geführt werden müssen. Wir merken, dass Regeln, die für die Papierwelt konzipiert worden sind, nicht mehr passen für die virtuelle Welt. Das ist ein Phänomen, damit kommen wir so noch klar. Aber wenn wir jetzt Augmented Reality haben, da wo analog und digital sogar nahtlos ineinander übergeht, wissen wir nicht mehr, welche Regeln sollen wir jetzt eigentlich anwenden. Was ist das überhaupt? Ist das analog oder ist das digital, wenn wir etwas tun? Und da werden wir auch noch unsere Freude kriegen. Jetzt stellen Sie sich vor, man benutzt Wikitude und kriegt eine wunderbare Werbung. Da vorne ist ein schönes Hotel, hat 5 Sterne und kann man nur empfehlen. Ist das jetzt eine Art Werbe-E-Mail, für die man die Zustimmung des entsprechenden Adressaten bräuchte, der vielleicht ja so Wikitude eigentlich nur als Reiseführer versteht und jetzt nicht mit Werbung konfrontiert werden will? Oder ist das, so wie in der analogen Welt, so eine Art Straßenwerbung? Bei Straßenwerbung fragt keiner nach einer Zustimmung. Das heißt, hier haben wir ein Phänomen, das wir erstmal zuordnen müssen. Dann gibt es eine virtuelle Straßenwerbung. Oder ist das sozusagen ganz klar ein rein virtuelles Phänomen, das wir eigentlich als Spamming ansehen müssten, das jedenfalls so einfach nicht geht? Mit zunehmender Verarbeitung der Zusatzinformationen zu Nutzerprofilen könnte also in naher Zukunft auch mit erhöhtem Werbeaufkommen auf Handys gerechnet werden. Man kann sich ja vorstellen, wie interessant es gerade für die Werbeindustrie wäre, wenn man mir ständig, während ich durch die Einkaufspassage gehe, die neuesten super Sonderangebote zu jedem Objekt in jedem Kaufhaus, an dem ich vorbeigehe, wenn ich die alle bekommen könnte. Da ist sicherlich einiges zu tun, um irgendwie einen Modus zu finden, dass ich nur die Informationen bekomme, die mich wirklich interessieren. Aber genau wie beim Spamming mit E-Mail, dass da ein ständiges Hin und Her gibt zwischen Filtern und gleichzeitigen Möglichkeiten, diese Filter wieder zu umgehen, so wird es sicherlich auch in diesem Bereich so sein. Es wird also einen Wettkampf zwischen Werbetreibenden und Herstellern von Programmen zur Werbeabwehr geben. Auch eine Möglichkeit, den Markt zu beleben. Ein weiterer Aspekt der Apps auf den neuen schlauen Handys betrifft die Spiele. Nicht nur, dass man sich mit AR-Apps das, was in einer Lego-Verpackung ist, schon vor dem Kauf dreidimensional anschauen kann. Die Zukunft der Spiele könnte so aussehen. Wifi Army, die Erde wird dein Schlachtfeld sein und dein Handy deine Waffe. Wähle eine Waffe, finde den Feind. In einer Draufsicht auf einen Stadtplan leuchtet ein roter, pulsierender Punkt. Die Position des Feindes. Kämpfe. Kämpfe, wo und wann du willst. Wie durch das Fadenkreuz einer Waffe verfolgt der Spieler seine Feinde. Im Kameradisplay ist eine reale Straßenszene zu sehen. Wifi Army ist der erste Ego-Shooter mit weltweiter Highscore-Liste, vielen verschiedenen Waffen. Spiele im Team, bau dir deine eigene Armee auf. Bis zu 100 Spieler können sich zu einer Armee zusammenschließen. Voice over Wifi. Unbegrenzte Spielerzahl, GPS und Wifi-Radar. Tritt noch heute ein in W2Pi.com. Die Website wifiarmy.com ist derzeit under major construction. Schau ab und zu hier vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Schau die Videos. Hast du Fragen? Melde dich bei uns. Bisher ist Wifi Army nur eine Idee. Ausgedacht hat es sich der 23-jährige Peter Wojcovic aus Chicago. Die Spieler können sich zu Armeen zusammenschließen oder als Einzelkämpfer gegeneinander antreten. Und wie der Slogan sagt, die Erde ist ihr Schlachtfeld und das Handy ihre Waffe. Das Spiel selbst soll frei zum Download sein. Geld verdienen will er damit, dass er für Waffen und Ausrüstungen ein paar Cent verlangt. Muss man sich nun also Horden von Jugendlichen vorstellen, die sich im öffentlichen Raum auflauern, jagen und Krieg spielen? Spieleexperte Professor Thomas Quandt gibt Entwarnung. Ich glaube nicht, dass sich das so wirklich durchsetzen wird, weil die Nutzungssituation in öffentlichen Räumen durchaus problematisch ist. Ich glaube einfach nicht, dass die Leute in zum Beispiel U-Bahnen wirklich miteinander spielen wollen. Da ist ja eher die Nutzung von iPods und anderen Geräten in der Hauptsache eskapistisch. Man möchte eigentlich nicht in der Situation sein, man möchte eigentlich nicht in der U-Bahn sitzen, möchte möglichst schnell raus und möglichst wenig mit dem Umfeld zu tun haben. Anders ist es vielleicht im Park oder auf öffentlichen Plätzen, aber auch da kann es ja sein, dass man relativ schnell in Konflikt mit dem Umfeld gerät. Also ich kann es mir offen gesagt im Moment nicht vorstellen, dass das für breite Gruppen von Spielern wirklich die Killer-Applikation sein wird. Da wird es Einzelne geben, die das interessant finden. Keine Massenbewegung also, aber ein Schlachtfeld für einige wenige? Eine Verlagerung der Konsolenspiele nach draußen? Und dann schließt sich noch eine weitere Frage an. Werden wir uns unter dem Einfluss der Augmented Reality verändern? Wird es unser menschliches Wesen beeinflussen, wenn die Informationen, die wir bisher nur über den Computer bekommen haben, jetzt allgegenwärtig sind? Noch einmal Frau Professor Klinker. Ich glaube schon, dass wir vielleicht uns körperlich ändern werden. Nicht, dass wir jetzt dann plötzlich Antennen haben, die aus dem Kopf wachsen. Wenn Sie mal überlegen, wie Sie heute einen Brief schreiben am Computer. Im Vergleich zu der Zeit, wo Sie vielleicht einen Brief mit der Hand geschrieben haben, wo Sie oben links anfangen und unten rechts aufhören und dann hoffentlich eine Seite haben, die ordentlich aussieht. Wenn ich heute handschriftlich was formuliere, ist das immer eine sehr traurige Angelegenheit, weil ich durch den Computer eine andere Art zu denken erlernt habe, die sehr viel spontaner ist und sehr viel mehr aus Skizzieren und Ausbessern besteht. Ähnlich kann es sein, dass wir durch diese zusätzlichen Hilfestellungen, zum Beispiel beim Navigieren in einer Stadt, anders uns mit dem Problem, wie finde ich einen Ort, auseinandersetzen als früher, wo wir viel mehr im Vorhinein planen mussten. Somit denke ich, werden wir einige neue Fähigkeiten lernen, viel mehr dieses parallele Anschauen von vielen Informationen, wie wenn Sie sehen, wie Kinder mit Computerspielen umgehen können und wie viele Informationen sie dort aufnehmen können. Das ist eine neue Fähigkeit, glaube ich, die wir mehr ausbilden werden, aber andersherum, vielleicht haben wir auch ein gewisses gezieltes Vorgehen und dieses unabhängige Planen werden wir in anderer Form machen. Nicht mehr so wie früher. Ich hab doch gerade. Oder nicht? Ella setzt sich auf eine Bank. Der Tag ist schön. Sie hat gut gegessen, günstige Schuhe gefunden und ist zufrieden. Nochmal schaut sie durch ihre Handykamera. Und nochmal sieht sie die gleiche Erscheinung. Das ist ja irre. Was machst du denn hier? Vor Ella steht ihr eigener Freund. Er selbst ist weit weg, aber natürlich kennt er ihre Koordinaten. Immerhin tracken die beiden einander schon seit geraumer Zeit. Er weiß also genau, wo Ella sich aufhält und will ihr nur kurz einen Liebesgruß übermitteln, indem er, oder sollte man lieber sagen, sein augmentiertes Ich in Form einer virtuellen Gestalt ihr mal kurz über den Weg läuft und Hallo sagt. Wie kommen wir mit diesen neuen Technologien klar? Ich denke, da wird es eine sogenannte Hype-Phase geben, wo sehr viel ausprobiert wird. Aber ich glaube, wie auch mit vielen anderen Technologien, sie werden vielleicht dann auch als brisant mal angesehen. Aber ich glaube, da werden wir als Kultur mit zurechtkommen und uns dieser neuen Technologie bedienen. Ähnlich wie Handys zum Beispiel ja positiv und negativ sind. Ich kann mit den Handys in ganz anderer Weise mit Menschen in Kontakt bleiben, auch Leute auf dem Oktoberfest wiederfinden, die ich sonst normalerweise für den Rest des Tages nicht mehr gesehen hätte. Andersherum werde ich auf die Weise natürlich auch ständig kontaktiert. Mein Berufsleben verlässt mich viel weniger, weil ich ständig ansprechbar bin. Und dann gibt es vielleicht auch eine neue Etikette, dass man bitte sein Handy angestellt haben müsste. Und wenn man es nicht hat, ist es vielleicht schon fast unsozial, weil man ausdrückt, dass man nicht erreichbar sein will. Da ist dann eine wirkliche Änderung in der Kultur. Somit haben Sie, glaube ich, auf zwei Ebenen sicherlich Konsequenzen, wenn Sie neue Technologien zur Verfügung stellen oder sie plötzlich benutzbar werden. Aber ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe, damit zurechtzukommen und eine gute Lösung zu finden. Da gibt es sehr viele, sehr positive Möglichkeiten, diese Technologien zu nutzen. Natürlich wird es da auch Auswüchse geben, die vielleicht nicht so akzeptabel sind. Sei es, dass man nur noch mit Datenbrille herumläuft und die Realität nicht mehr wahrnimmt. Das mag sehr unhöflich sein, mag auch gefährlich sein. Man kann dann auch gegen Wände laufen vielleicht. Da sind diverse Aspekte, wo sich wahrscheinlich eine vernünftige Nutzung aber dann einspielen wird.